Die zentrale Kunstausstellung zum 5. Todestag des großen Genossen Kim Jong-il wurde am 14. Dezember im Koreanischen Kunstmuseum eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen Kim Jae-nam, Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und Werktätige in der Stadt Pyongyang teil. In der Ausstellungshalle sind Kunstwerke vom revolutionären Leben des großen Genossen Kim Jong-il und von seinen großen Charakterzügen und Dutzende Kunstwerke von der stolzen Realität der DVJK, wo seine Hinweise unter der Führung des verehrten Genossen Kim Jong-un in die Tat umgesetzt werden, zur Schau gestellt.